Andacht vom 22.09.2022, Reinhard Hirtler, übersetzt von Petra, gelesen von Ulla. Eingehüllt in Christus. Guten Morgen, guten Morgen. Gehen wir zurück zu Epheser, Kapitel 1. Wir hängen immer noch an derselben Stelle fest und ich lese weiterhin aus der Passion. Wir haben darüber gesprochen, dass jede einzelne Segnung über uns ausgeschüttet wurde. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es eine Liebesgabe ist. Du kannst sie dir nicht verdienen oder erarbeiten, denn eine Liebesgabe nimmst du einfach durch Liebe an. Und dazu musst du glauben, dass du geliebt bist. Und dann haben wir über den fantastischen Vater gesprochen, denn von ihm kommt diese Liebesgabe. Die Liebesgabe kommt also von unserem wunderbaren himmlischen Vater, dem Vater unseres Herrn Jesus. Aber die Frage ist, warum sollte er dir so eine Liebesgabe geben? Das ist ein sehr wichtiger Schlüssel. Warum gibt dir Gott jede einzelne Segnung, die existiert? Wenn du diesen Punkt verpasst, verpasst du den Segen, denn dann wirst du nicht fähig sein, ihn anzuwenden. Du erhältst all das, weil er uns eingehüllt in Christus sieht. In den meisten Übersetzungen steht hier, dass er uns mit jedem geistlichen Segen in Christus gesegnet hat. Und natürlich ist das ein Ausdruck des neuen Bundes, denn durch den neuen Bund sind wir in Christus. Und genau diesen Ausdruck verstehen so viele Menschen nicht. Überleg einmal, was bedeutet es eigentlich, wenn wir im Namen Jesu beten? Es gibt nur sehr wenige Christen, die wissen, was es tatsächlich bedeutet. Die meisten Christen glauben, dass man einfach das betet, was man gerne möchte, und dann fügt man am Ende die Worte im Namen Jesu hinzu. Aber das bedeutet es absolut nicht. Jesus wollte nie, dass du einfach das betest, was du willst, und wenn du am Ende die Worte im Namen Jesu hinzufügst, ist alles gut. Als ob diese Worte eine Art Zauberstab wären, den wir schwenken, um das zu erhalten, was wir wollen. In Wirklichkeit haben die Worte im Namen Jesu am Ende deines Gebets überhaupt keine Macht an sich. Reinhard, wie kannst du das sagen? Schau doch, da waren diese Männer in der Apostelgeschichte, die die Bibel die sieben Söhne von Skephas nennt. Sie versuchten, Dämonen im Namen Jesu auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Sie sagten, im Namen Jesu, den Paulus predigt. Und das war der richtige Jesus, denn Paulus predigte den richtigen Jesus. Er und Silas sagten, in diesem Namen muss sich jedes Knie beugen. Diese Männer sagten also, wir befehlen den Dämonen zu gehen in dem Namen Jesu. Und nichts passierte. Obwohl, eigentlich passierte doch etwas. Die Dämonen verprügelten alle sieben Männer und rissen ihnen die Kleider vom Leib, so dass sie um ihr Leben rennen mussten. Doch wenn Kraft in den Worten im Namen Jesu liegen würde, warum hat es dann nicht funktioniert? Ganz deutlich wird es, wenn wir schauen, was Jesus selbst meinte, als er in Jesus sagte. Jesus wollte niemals eine neue Religion bringen. Er kam, um Leben zu bringen, und zwar Leben im Überfluss. Aber dieses überfließende Leben kann nur in ihm gefunden werden. Man findet es nicht, indem man seinen Namen verwendet. Man findet es in ihm. Es gibt viele Aussagen von Jesus, die Hinweise auf den neuen Bund gaben, aber Jesus hat selbst nicht klar über den neuen Bund gelehrt. Was passierte also durch diesen fantastischen Bund, den Gott der Vater und Jesus der Sohn gemacht haben. Durch Glauben wurdest du in Jesus hineingestellt. Durch Glauben sind Jesus und du nun eins. Und weil du und Jesus nun eins seid, wurde dir jede einzelne geistliche Segnung gegeben. Das ist der einzige Grund. Im Grunde genommen könnte man auch sagen, dir wurde keine einzige Segnung gegeben. Alle Segnungen wurden Jesus gegeben. Und weil du in Jesus bist, gehören sie dir. Wurden sie dir gegeben? Ja. Aber wurden sie dir direkt gegeben? Nein. Sie wurden dir durch Jesus gegeben, weil du in Jesus bist. Wenn du das einmal in deinem Herzen erfasst, wird sich alles ändern. Warum? Weil sich viele von uns nicht in Christus sehen. Wir sehen uns in uns selbst. Wir haben unsere Identität in dem, was wir tun oder aus unserer Vergangenheit, aber wir haben sie nicht in Jesus Christus. Dann versuchen wir Epheser 1,3 anzuwenden und es funktioniert nicht. Denn wir versuchen zwar die richtigen Dinge zu glauben, aber wir glauben sie auf die falsche Weise. Ich war bei so vielen Treffen, in denen der Pastor kühn von der Kanzel proklamierte: Ich bin gesegnet mit jeder Segnung in der Himmelswelt. Doch es gab keine Segnungen in seinem Leben. Alles war Stress, alles war Mangel, alles war Desaster. Siehst du, die Worte an sich sind nicht der Schlüssel, damit du dies erleben kannst. Der Schlüssel ist der Herzensglaube, der sie zu einer Erfahrung macht. Und der Herzensglaube kann nur so ergriffen werden, wie die Bibel das sagt. Zum einen gibt es die theologische Wahrheit, das ist die Lehre unseres Gottes. Theologisch gesprochen ist es bereits eine Wahrheit, dass dir jede einzelne Segnung bereits gegeben wurde. Du wurdest für wohlhabend erklärt. Wenn du ein Christ bist, dann ist das eine Wahrheit. Doch diese Wahrheit wird dir gar nichts bringen, wenn sie nicht zu deiner persönlichen täglichen Wahrheit wird. Es gibt so viele Wahrheiten, die so wenige Christen erleben. Das ist so, als ob du Millionen auf dem Bankkonto hättest und dennoch in Armut leben würdest. Leider leben viele Christen genau so. Aber die Wahrheit ändert sich deshalb nicht. Du hast immer noch Millionen auf deinem Bankkonto. Ob du sie abhebst oder nicht, ändert nichts an der Wahrheit. Wenn ich Daniel Geld auf sein Konto überweise, damit er in die Flitterwochen gehen kann, ist das Geld dort. Ob er das glaubt, es abhebt oder Flitterwochen bucht, ist etwas anderes. Doch es ändert nichts an der Wahrheit, dass das Geld da ist. Genau dasselbe gilt auch für Epheser 1,3. Du kannst die Wahrheit nicht ändern, dass Gott dir bereits alles gegeben hat, was er dir geben konnte. All die geistlichen Segnungen, die du jemals brauchen wirst, um fruchtbar und erfolgreich und siegreich zu leben. Dein Mangel an Erfahrung ändert diese Wahrheit nicht. Wir dürfen also nie damit zufrieden sein, neue Dinge nur zu lernen. Wir dürfen nur dann zufrieden sein, wenn wir die neuen Dinge, die wir gelernt haben, auch erleben. Wenn du diese Offenbarung nicht erlebst, musst du unzufrieden sein. Du musst sagen, mir gefällt das nicht. Mir gefällt es nicht, dass ich so viel über den neuen Bund lerne, aber ich erlebe es nicht. Du musst sogar noch weitergehen. Du musst sagen, ich werde das nicht akzeptieren. Wenn Jesus dafür bezahlt hat, sollte das meine Erfahrung sein. Ich werde das auf keinen Fall akzeptieren. Und mit dieser Einstellung begibst du dich auf eine Reise mit dem Heiligen Geist, damit du die Wahrheit auch erlebst. Ich denke, eine der größten Gefahren ist geistliche Faulheit. Es ist diese Art von Apathie, die sagt, ach, Jesus hat alles getan. Ich werde mich einfach zurücklehnen und warten, dass es passiert. Nein, wenn ich das Geld auf Daniels Konto überwiesen habe, muss er losgehen und es abheben und verwenden. Wenn er es nicht verwendet, wird er nichts erleben. Geistliche Faulheit ist eine schreckliche Einstellung. Es gibt so viele Christen, die geistlich so faul sind. Sie sind nicht bereit, die kleinste Kleinigkeit zu ergreifen. Sei nicht so, verfolge diese Wahrheiten, bis sie eine Erfahrung in deinem Leben sind. Ich habe euch bereits viele Schritte gezeigt, wie ihr das tun könnt. Zum Beispiel nehmenden Glauben. Hör auf zu glauben, sag Danke, glaube in deinem Herzen und handle entsprechend. Doch heute wollen wir darüber sprechen, wie man richtig glaubt. Denn als erstes hörst du auf zu bitten, als zweites sagst du Danke, doch als drittes musst du glauben. Und du musst so glauben, wie die Bibel sagt, nicht so, wie du selbst Glauben definiert hast. Viele Christen haben eine falsche Vorstellung von Glauben. Wenn sie im Namen Jesus sagen, dann glauben sie, dass dies eine magische Formel ist. Ich werde dich etwas fragen. Beantworte es nicht mir, beantworte es für dich selbst. Wie oft hast du die folgenden Phrasen gesagt, proklamiert oder gebetet? Im Namen Jesu. Ich glaube. Im Glauben. Und trotzdem ist es nicht passiert? Stell dir diese Frage. Geh durch dein Leben und schau, wie oft du das getan hast und es ist nichts passiert. Du musst zumindest ehrlich sein und die Probleme in deinem eigenen Herz anschauen. Denn wenn das, was du im Namen Jesus ausgesprochen hast, nicht passiert ist, dann bedeutet dies, dass du falsch geglaubt hast. Was bedeutet es tatsächlich, dass uns all diese Segnungen in Christus gegeben wurden? Es bedeutet, dass du außerhalb von Christus proklamieren kannst, was du willst, doch es wird dir nicht gehören. Nur durch den neuen Bund werden diese Dinge zu deinen. Gott sieht dich bereits in Christus. Deshalb ist aus seiner Perspektive alles erledigt. Dein Glaube überzeugt Gott nicht, dir etwas zu geben. Vor langer, langer Zeit habe ich das geglaubt. Ich habe geglaubt, dass unser Glaube Gott dazu bewegt, auf uns zu reagieren. Doch heute verstehe ich, unser Glaube bewegt Gott nicht. Gott hat sich bereits bewegt, er hat es bereits beschlossen, es ist bereits erledigt. Bevor du überhaupt daran glauben kannst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, ist er bereits für dich gestorben. Überleg dir das. Wenn Jesus, das Lamm Gottes, bereits vor Grundlegung der Welt geschlachtet worden ist, bedeutet dies, dass Jesus bereits gestorben ist, bevor irgendjemand daran glauben konnte. Das heißt, es ist nicht dein Glaube, der Gott dazu bewegt, dich zu retten. Mit dem neuen Bund hat sich alles geändert. Nun bewegt dein Glaube nicht mehr Gott. Dein Glaube holt sich von Gott, was dir gehört. Siehst du den großen Unterschied? Wenn du glaubst, dass Gott dir die Segnungen erst gibt, wenn du richtig glaubst oder wenn du die Worte im Namen Jesu verwendest, dann glaubst du an die falschen Dinge. Und deshalb wirst du sie nicht erleben. Ich liebe es, wie das die Bibel in 1. Korinther 6 ausdrückt. Die dem Herrn angehören, sind ein Geist mit ihm. Doch für uns ist es so schwer zu begreifen, was es bedeutet, ein Geist mit ihm zu sein. Doch die Passion drückt das hier in Epheser 1,3 meiner Meinung nach so wunderschön aus. All diese Segnungen wurden uns ausschließlich deshalb gegeben, weil Gott uns eingehüllt in Christus sieht. Also schau, ich habe hier eine Decke. Diese Decke ist Christus, okay? Das ist Christus und das bin ich. Was siehst du gerade? Du siehst gerade Reinhard. Doch plötzlich kommt der neue Bund. Gott und Jesus machen einen perfekten Bund miteinander und beschließen: Von diesem Moment an werden wir keine Beziehung mit irgendeinem menschlichen Wesen mehr haben, die nicht durch diesen Bund besteht. Und sobald sie an diesen Bund glauben, was passiert dann? Es passiert Folgendes. Wer immer glaubt, der wird in Jesus hineinkommen. In Christus haben wir diese Segnungen. Denn, die Passion beschreibt das so wunderschön, Gott sieht uns nun eingehüllt in Jesus. Hier ist also Jesus und hier bin ich. Jetzt habe ich eine Frage. Sag mir, was du jetzt siehst. Siehst du Reinhard oder siehst du eine Decke? Das ist sehr wichtig. Wenn Gott dich anschaut, dann sieht er dich eingehüllt in Jesus. Genau so, wie du mich jetzt nicht sehen kannst. Du kannst mich nur eingehüllt in diese Decke sehen und genau so sieht Gott dich. Der einzige Grund, warum du jede geistliche Segnung hast, ist, weil du in Jesus eingehüllt bist. Das sagt Gott über dich. Tief in unserem Herzen haben wir immer noch diesen falschen Glauben, der sich an uns festklammern will, dass wir zumindest ein kleines bisschen tun müssen, um diese Segnungen zu erleben. Nein! Wir müssen sie aktivieren, indem wir auf die richtige Weise glauben. Wir müssen glauben, dass sie uns bereits gegeben wurde. Es gibt kein Zurück. Und wir müssen sie anwenden. Warum kannst du das überhaupt tun? Weil Gott dich nicht mehr in dir selbst sieht. Wenn Gott auf mich schaut, sagt er: Nein, Reinhard verdient all meine Segnungen nicht. Doch wenn er auf Jesus schaut, sagt er: Natürlich, Jesus verdient alle Segnungen. Jesus hat all meine Segnungen, ihm gehört alles. Das heißt, wenn du dich in Jesus siehst, dann gehört dir ebenfalls alles. Aber das Problem ist, der Teufel fürchtet sich so sehr, dass wir uns eingehüllt in Christus sehen. Deshalb zieht er ständig an dieser Decke. Er zieht an der Decke und stellt einen Spiegel vor uns hin und sagt: Schau nur, was du darin siehst. Der Teufel versucht ständig, uns dazu zu bringen, die Lüge zu glauben, dass wir nicht in Christus sind. Denn in dem Moment, in dem unser Herz glaubt, dass wir nicht in Christus sind, stecken wir wieder in uns selbst fest. Und wir wissen in unserem Herzen, dass wir selbst diese Segnungen nicht verdienen. Nochmal, verdienen wir all diese Segnungen? Ja, aber nur, weil wir eingehüllt in Christus sind. Außerhalb von Christus verdienst du keine einzige Segnung, aber innerhalb von Christus verdienst du alles. Je mehr du dein Herz davon überzeugen kannst, dass du vollkommen in Jesus Christus eingehüllt bist und dass du und er eine vollkommene Einheit seid und der Vater genau das sieht, desto mehr kannst du auf all diese fantastischen Segnungen zugreifen. Doch solange der Teufel oder dein Gewissen oder deine Brüder und Schwestern dich davon überzeugen können, dass du nicht vollkommen eingehüllt in Christus bist, weil du doch gestern oder in der Vergangenheit etwas Falsches getan hast und du dein Herz für diese Lügen öffnest, kannst du immerzu proklamieren, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet. Doch es wird keine Erfahrung sein. Du kannst es nur erleben, wenn du eingehüllt in Christus bist. Der Teufel kennt die Wahrheit und er fürchtet sich so sehr, dass wir sie glauben. Auch Gott kennt die Wahrheit und durch den Heiligen Geist versucht er ständig, uns davon zu überzeugen. Ich bin vollkommen überzeugt, dass Religion eine Erfindung des Teufels ist, damit wir unsere Beziehung mit Gott immer nur auf Basis unserer eigenen Fähigkeiten leben. Doch dadurch werden wir nie das erleben, wofür Jesus am Kreuz bezahlt hat. Deshalb musst du jeden Tag meditieren und dich eingehüllt in Jesus Christus sehen. Schau, was Paulus in 2. Korinther 5 sagt. Daher kennen wir nun niemanden mehr nach dem Fleisch. Und weißt du, was er noch sagt? Er sagt, obwohl wir Jesus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr im Fleisch. Ist das nicht interessant? Paulus sagt, dass wir sogar Jesus auf eine andere Weise erkennen müssen. Und unmittelbar danach sagt er den sehr bekannten Satz, den jeder Christ kennen sollte. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Also schau, wenn du dich immer noch als alte Schöpfung betrachtest, dann ist es egal, wie lange du Epheser 1,3 proklamierst. Du wirst es niemals erleben. Aber wenn du dich in deinem Herzen vollkommen eingehüllt in Jesus Christus siehst, was passiert dann? In dem Moment, in dem du zu Gott kommst, um das zu ergreifen, was dir gehört, musst du in deinem Herzen eigentlich gar nicht sehen, was Gott dir gegeben hat. Du musst in deinem Herzen gar nicht sehen, dass Gott dir alle Segnungen gegeben hat. Es reicht, wenn du siehst, dass er Jesus alles gegeben hat. Wenn du in deine Herzenszone gehst und Jesus siehst, der mit allen Segnungen gesegnet ist, all der Gesundheit, all dem Sieg, all der materiellen Versorgung, dann ist das genug. Und dann siehst du dich inmitten von Jesus, so wie ich mich in diese Decke eingewickelt hatte. Und du siehst Gott, der sagt, das alles gehört dir. Siehst du, es gehört uns, aber nur, weil wir eingehüllt in Jesus sind. Gott hat nie gesagt, ich mag Reinhard wirklich sehr, deshalb gebe ich ihm alle Segnungen in Christus Jesus. Doch genauso versuchen wir doch oft zu leben, oder nicht? Wir versuchen, gute Christen zu sein und wir denken, dass Gott uns nun etwas gibt. Und dann sind wir schockiert, wenn es nicht passiert. Genau das hat mir auch diese Frau geschrieben, die sagte, Reinhard, hilf mir, das zu verstehen. Ich bete und Gott hat meine Gebete nicht erhört. Ich faste regelmäßig. Ich bin eine Leiterin in der Gemeinde. Ich gebe treu den Zehnten. Ich lebe ein heiliges Leben. Warum beantwortet Gott meine Gebete nicht? Bitte bete für mich. Ich sagte, tut mir leid, ich werde nicht beten, aber ich werde dir erklären, warum deine Gebete nicht beantwortet werden. Du glaubst, dass deine Gebete beantwortet werden, weil du ein heiliges Leben führst, weil du 10% gibst, weil du fastest und weil du eine fruchtbare Leiterin bist. Das glaubst du vielleicht in deinem eigenen Herz, aber dadurch bekommst du überhaupt nichts vom Himmel. Sämtliche Dinge vom Himmel wurden Jesus Christus gegeben und dir gehören sie nur, weil du in Jesus Christus bist. Nicht, weil du ein netter Mensch bist, sondern weil Jesus alles für dich getan hat. Wenn das eine Herzensoffenbarung wird, werden wir sehr sorgfältig darauf achten, dass wir uns niemals außerhalb von Christus sehen. Weißt du, ich hatte mehrere Bandscheibenvorfälle, weil ich mir als Teenager den Rücken verletzt hatte. Und ich habe alles getan, um das zu beheben. Doch eine OP wollte ich nicht, denn vor 40 Jahren waren Operationen noch nicht so gut und einfach wie heute. Ich war oft beim Arzt und brauchte ständig Spritzen für meinen Rücken, denn ich machte immer wieder eine falsche Bewegung und dann konnte ich nicht mehr laufen. Außerdem hatte ich ständig Schmerzen. Ich tat damals alles, um geheilt zu werden. Ich lernte, besser damit zu leben. Ich stärkte meine Rückenmuskulatur, aber es war nie wirklich erledigt. Nach ein paar Stunden liegen hatte ich wieder Schmerzen im Rücken. Und ich habe damals für viele Menschen gebetet, die geheilt wurden, aber ich selbst wurde nicht geheilt. Ich schrieb sogar an Rema, den Dienst von Kenneth Hagin, dass sie für mich beten. Sie schickten mir ein Stück Stoff, auf das sie ihre Hände gelegt hatten, und sie sagten, leg das auf deinen Rücken. Nichts ist passiert. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es müssen mehr als 20 Jahre gewesen sein. Eines Tages lag ich auf meinem Bett und versuchte zu schlafen. Und ich meditiere gerne, bevor ich einschlafe und gleich, wenn ich aufwache. Ich begann Folgendes zu meditieren. Ich bin in Christus. Ich bin im Innern von Jesus. Jesus hat perfekte Bandscheiben. Sein Rücken ist perfekt. Wenn ich also glauben kann, dass ich im Inneren von ihm bin, dann heißt das, dass ich in ihm einen perfekten Rücken habe. Ich fing an, mich in Jesus zu sehen. Und Jesu Rücken ist perfekt. Und er und ich sind eins. Ich wachte mit vollkommen geheilten Bandscheiben auf. Nie wieder hatte ich dieses Problem. Wir denken, Epheser 1,3. Ich glaube es einfach, ich glaube es einfach, es ist die Wahrheit. Ich wurde bereits für wohlhabend erklärt. Ja, es ist die Wahrheit. Aber du musst richtig glauben. Und viele von uns haben diesen Wandel in ihrem Glauben nie vollzogen, weil sie sich nicht in Jesus sehen. Wir sind eingehüllt, sodass nichts anderes mehr sichtbar ist. Nur Jesus. Wenn du dein Herz dazu bringst, zu glauben, dass du in Christus bist, das ist die einzige Art, wie Gott dich sieht und wie er mit dir in Beziehung steht, dann wird dein nehmender Glaube funktionieren. Und wenn du dich in Christus siehst, dann siehst du dich auch geliebt, wie wir gestern besprochen haben. In Christus bist du geliebt. Wenn du dich geliebt siehst, wenn du dich eingehüllt in diese Decke siehst, die Jesus ist, dann weiß dein Herz, wow, er und ich sind vollkommen eins. Das ist die einzige Art, wie mich der Vater sieht. Der Vater wird nicht von irgendetwas bewegt, was ich tue. Der Vater wird nicht durch irgendwas überzeugt, was ich tue. Der Vater muss nicht mehr überzeugt werden, er hat bereits alles getan. Nur wenn ich mein Herz überzeuge, dass ich tatsächlich in Jesus Christus bin und der Vater mich genau so sieht, dann kann ich nehmen, was mir gehört. Und schau, wie die Passion den Vers 3 beendet. Dies ist der Grund, warum wir ihn mit unserem ganzen Herzen feiern. Ich werde dir etwas sagen. Wenn du Epheser 1,3 zu deiner Erfahrung machen kannst, dann hast du keinen Stress mehr wegen irgendetwas, das du brauchst, um Gottes Bestimmung zu erfüllen. Nicht wegen materiellen Dingen, nicht weil du Weisheit brauchst, nicht, dass du mit den richtigen Menschen verbunden bist, wegen gar nichts. Wenn du diesen Wandel vollziehen kannst, dann gehört dir tatsächlich alles. Aber es gehört dir nur, weil du so tief geliebt bist. Und aus dieser tiefen Liebe heraus hat Gott dich in Jesus hineingestellt. Und nun lernst du einfach, in ihm zu bleiben. Und das ist wirklich einfach. Vertraue ihm hundertprozentig. Gib dich ihm hin und gehorche einfach. Folge einfach seinem Weg. Dann wirst du plötzlich merken, dass du tatsächlich erlebst, wie dir absolut alles gehört. Die Religion und der Teufel, die beide Hand in Hand arbeiten, versuchen ständig, dich von der Schlichtheit wegzubringen, die in Christus Jesus ist. Das war Paulus' größte Sorge, dafür hat er gekämpft. Paulus erlitt Verfolgungen, weil er sich weigerte, mit Predigen über den neuen Bund aufzuhören. Er sagte: Ich fürchte aber, dass der Teufel in seiner Schlauheit euch wegbringen kann von der Schlichtheit, die in Christus ist. Also schau, die Schlichtheit in Christus ist schlicht. Deshalb ist es die Schlichtheit. Doch was ist die Schlichtheit in Christus? Christus und Gott sind in perfekter Einheit. Der einzige Weg, wie du in diese perfekte Einheit hineinkommen kannst, ist, wenn du in Christus bist. Das ist der einzige Weg. Wenn du einmal in Christus bist durch den Glauben und wenn du dich vollkommen eingehüllt in ihn siehst, dann und nur dann wird dir alles gehören. Einfach, oder? Aber Reinhard, wie muss ich beten, damit ich das erhalte? Du musst richtig glauben. Wie lang muss ich fasten, damit es mir gehört? Du musst richtig glauben. Reinhard, was muss ich tun, damit dass es mir gehört? Du musst richtig glauben. Nein, Reinhard, das ist zu einfach. Das ist viel zu einfach. Der religiöse Geist verkompliziert alles. Jesus machte alles einfach. Deshalb sagt die Bibel in 2. Korinther 3, wenn wir ihn, Jesus, mit aufgedecktem Angesicht anschauen, wie in einem Spiegel, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Was siehst du, wenn du in einen Spiegel schaust? Du siehst dich selbst. Und das ist das Problem. Wir schauen in einen Spiegel mit verhülltem Angesicht. Reinhard, ich kenne mich. Ich habe hier versagt. Ich habe das falsch gemacht. Ich kenne mich. Meine Brüder und Schwestern sagen mir das jeden Tag. Sie kennen mich. Sie klagen mich an. Sie sagen es mir. Aber du musst aufhören, dich so zu sehen. Du musst Jesus anschauen, wie einen Spiegel. Wenn du Jesus anschaust, was siehst du dann? Du siehst ihn. Doch wenn du ihn wie einen Spiegel anschaust, du schaust ihn also nicht nur an, sondern du betrachtest ihn wie einen Spiegel. Was siehst du, wenn du in einen Spiegel schaust? Dich. Wenn du Jesus anschaust, siehst du Jesus. Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du dich. Doch was sehe ich im Spiegel, wenn ich unter der Decke bin? Ich sehe die Decke. Das ist das Einzige, was ich sehe. Das heißt, du musst dich in Jesus sehen. Das ist der einzige Weg, wie du eine ständige Zunahme der Herrlichkeit in deinem Leben erleben wirst. Hör nicht auf den Teufel, lass nicht zu, dass er die Dinge verkompliziert. Du und Jesus, ihr seid eins. Der Vater weiß das und der Vater sieht das. Deshalb gab er dir alles. Der Teufel weiß das auch und deshalb hat er so viel Angst und er versucht, dich davon wegzubringen. Deshalb nimm dir jeden Tag Zeit und meditiere. Wow, ich bin vollkommen eingehüllt in Jesus, vollkommen eingehüllt in ihm. Der Vater sieht mich als vollkommen an. Der Vater hat Jesus alles gegeben und Jesus und ich sind so eins. Deshalb gehört das alles auch mir. Ich feiere das. Und dann verkündest du den ganzen Tag lang den Sieg Jesu. Geh und feiere die Güte Gottes und denk immer daran, sieh dich nicht außerhalb von Jesus. Außerhalb von Jesus gehört dir gar nichts. Innerhalb von Jesus gehört dir alles. So sieht dich der Vater. Genau das bedeutet im Namen Jesus eigentlich. Das ist ein riesiger Unterschied. Und erinnere dich an eine letzte Sache. Der Vater liebt die Reise, auf der du dich befindest, um das zu deiner Erfahrung zu machen. Er sitzt nicht auf seinem Thron und sagt, »Hey, ich habe dir alles gegeben, warum hast du dann nicht alles?« Er liebt die Reise. Er wird alles tun, was er kann, um dich zu ermutigen, diese Reise fortzusetzen, damit du tatsächlich erlebst, was es bedeutet, in Christus zu sein. Wir sehen uns am Montag. Tschüss. Danke fürs Zuhören.